das bisschen Frühschicht nimmt dich doch nicht mit. Sag mein Frau, das bisschen Frühschicht hält dich höchstens fit. Sag mein Frau, dass ich auf Knien meinen Steiger danken kann. Sagt unser Mama mir, Mann, oh Mann, das bisschen Bergbau ist für'n Kreislauf gut. Sagt mein Frau, weil sich der Mann von heute trimmen tut. Sagt mein Frau, wie ich bloß Nachricht so furchtbar schlapp sein kann. Fragt unser Mama mich, Mann, oh Mann. Und was die Frau sagt, stimmt haargenau. Die muss das wissen, denn die ist ja sonst so schlau. Das bisschen Spätschicht ist doch wunderschön, sagt mein Frau, da kannst du mittags in der Kneipe gehen. Sagt mein Frau, wie ich bei so ein Luxusleben nörgeln kann. Fragt unser Mama mich, Mann, oh Mann. Und was die Frau sagt, stimmt haargenau. Die muss das wissen, denn die ist ja sonst so schlau. Wieso ich überhaupt von Arbeit red, sagt mein Frau, wo heute alles automatisch geht. Sagt mein Frau, wieso ein Kerl wie ich sich da beschweren kann. Ist die ein Rätsel? Mann, oh Mann, sie hat de Blagen immer um sich rum. Sagt mein Frau, vom vielen Putzen ist der Rücken krumm. Sagt mein Frau, wieso machst du am Montag eigentlich immer blau? Bei deinem Traumjob, fragt mein Frau. Wieso machst du am Montag eigentlich immer blau? Bei deinem Traumjob, fragt mein Frau. Wieso machst du am Montag eigentlich immer blau? Bei so einem Traumjob, fragt mein Frau. Tja, was heißt hier blau? Ich kann doch den Kollegen nicht im Rücken fallen, wenn die alle montags da. Ich meine, da muss man doch Mensch bleiben. Schließlich verlor ich den Tag ja genug bei ihr als Heimwerker, ne?